Die große Überraschung und Kontroverse gibt es gleich zu Beginn. Hamlets erste Worte, während er auf dem Dachboden zu sentimentaler Musik vom Grammophon alte Platten und Kleidungsstücke sortiert, sind: Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Durchaus gewagt. Regisseurin Lindsay Turner hat den berühmten Monolog aus dem dritten Akt wie einen Prolog dem Stück vorangestellt. Die Quintessenz von Hamlets Zweifeln, der Punkt, an dem er sich fragt, ob wir uns nicht alle besser umbringen sollten. Dafür entfällt der erste Auftritt von Hamlets Vaters Geist. Für die Theaterkritikerin Kate Maltby von der Times ist das Stück mit dieser dramaturgischen Entscheidung allerdings durchgefallen. Weil das so ein Star-Zirkus ist, ziehen sie die bekannteste Szene vor und wiederholen sie nicht mal an der richtigen Stelle, wenn es in Hamlets emotionale Entwicklung passt. Das wäre so, als wenn man bei der Oper Turandot die bekannte Arie Nessun Dorma voranstellt, weil da alle mitsingen können. And then never again, just because everyone knows they can sing along at that point. Abgesehen von dieser Umstellung orientiert sich die Inszenierung eng an der Shakespeare-Fassung. Nach dem Eingangsmonolog von Hamlet wechselt das Bühnenbild. Der opulente Königspalast mit den mintfarbenen Wänden, Hirschgeweih und Ahnengalerie bleibt die Szenerie bis zum Schluss. Die Tafel, an der Hamlets Mutter Gertrud Hochzeit feiert mit ihrem Schwager Claudius, der Hamlets Vater kurz zuvor tötete, erinnert von der Anordnung an das letzte Abendmahl. Alle haben sich in ihre feinsten Kleider geworfen, nur Hamlet sitzt als Außenseiter im schwarzen Parker stumm dazwischen. Hamlet in Jeans und Güldenstern in Neon-Turnschuhen. Im altmodischen Palast ein paar moderne Requisiten. Ophelia läuft mit einem Fotoapparat rum. Ihr Vater, Oberkämmerer Polonius, hat zwei Telefone auf dem Schreibtisch und der Totengräber hört Radio. Gelächter im Publikum als Hamlets engster Freund Horatio, Typ Physikstudent mit Duffelcoat und Wanderrucksack, einen Porzellanteller mit dem Konterfei des Königs aus dem Souvenirshop mitbringt. Als Hamlets Trauer in Wut übergeht und er beschließt, Wahnsinn vorzutäuschen, um den Racheplan gegen seinen Onkel, den Mörder seines Vaters, zu schmieden, kann Cumberbatch richtig aufdrehen. Wie ein Irrwisch tobt er über die Bühne, um im nächsten Augenblick gedankenschwer dazusitzen. Seinen Wahnsinn inszeniert die Regisseurin als Regression in die Kindheit. Cumberbatch trägt die knallrote Uniform dänischer Spielzeugsoldaten und bringt gleich noch ein paar lebensgroße Holzgefährten mit. Dazu schiebt er eine komplette Ritterburg auf die Bühne, durch die er mit einem Gewehr tobt. Das kann man lustig finden oder auch schon etwas albern. Die Times-Kritikerin hält es jedenfalls für Kindertheater. Etwas irritierend die Rolle der Ophelia. Sie ist ein so verhuschtes Mauerblümchen, das kaum einen Satz rausbekommt, dass man sich fragt, wie Hamlet sich ernsthaft für sie interessieren könnte. Erst als sie nach dem Tod ihres Vaters den Plan fasst, sich zu ertränken, agiert sie kraftvoller. Nach der Pause mit Beginn des dritten Aktes, als Hamlet Polonius getötet hat und nach England geschickt worden ist, versinkt der vornehme mintgrüne Palast in einem Ascheregen. Wie in einer apokalyptischen Kraterlandschaft warten die Darsteller über die schmutzige Bühne. Die Schlussszene, in der Hamlet und Polonius' Sohn Laertes sich mit Degen messen, wird mit Theaterdonner und Blitzlichtgewitter untermalt. Hamlets tödlicher Degenstoß trifft Laertes in Zeitlupe. Fazit: Eine Inszenierung mit Wucht, die nicht zu sehr überdreht. Die Gratwanderung zwischen Werktreue und Modernisierung gelingt. Cumberbatch ist sehr gut, wenn auch nicht überragend. Dafür sind auch die anderen Schauspieler zu gut. Und natürlich stehende Ovationen und Applaus am Ende des Stückes, für Londoner Verhältnisse außergewöhnlich lang. Danach Riesenauflauf an der Ausfahrt der Tiefgarage, durch die Benedict Cumberbatch vielleicht kommt. Zufriedene Fans knipsen mit ihrem Handy. Ich hatte natürlich hohe Erwartungen und ich muss sagen, die sind wirklich erfüllt worden. Also Benedict ist großartig.